Bisher hatte Facebook kein Problem damit, seine Datenschutzbestimmungen immer weiter zu lockern. Die US-amerikanische Datenschutzorganisation Electronic Frontier Foundation hat kürzlich aufgezeigt, wie die Herrschaft über die Nutzerdaten von Jahr zu Jahr immer mehr von den Händen des Nutzers in die Hände der Firma überging. Das Gefährliche daran: Durch die schrittweise Lockerung fiel kaum einem Mitglied auf, wie Facebook sich seine Daten zu eigen machte. Doch im Frühjahr 2010 übertrieb Facebook. Der Schritt, die Nutzerdaten Dritten, etwa Werbetreibenden, zugänglich zu machen, versetzte tausende Mitglieder in Aufruhr. Allein für den 31. Mai verabredeten sich mehr als 30.000 Menschen zum gemeinschaftlichen Austritt und nannten den Tag Quit Facebook Day. Gleichzeitig bekommen Alternativen zu Facebook Rückenwind. Diese sind grundlegend anders aufgebaut. Sie sind dezentral organisiert. Ein Beispiel dafür ist Safebook, das Thorsten Strufe mit einem Team an der Technischen Universität Darmstadt entwickelt. Wenn man sich die jetzigen Online-Social-Networks anguckt, wie zum Beispiel halt Xing oder Facebook, dann ist es ja so, dass alle Daten auf einem zentralen Server gespeichert werden. Und sowas wollen wir eigentlich gerne vermeiden. Unseres Erachtens ist es halt auch gar nicht nötig. Also die Daten können problemlos auch verteilt im Netz bereitgestellt werden und dann dementsprechend auch von verteilten Rechnern bezogen werden. Und dementsprechend gibt es dann keinen zentralen Punkt, wo jemand übermächtig alle Daten sehen oder gegebenenfalls auch verändern kann. Safebook ist allerdings noch nicht öffentlich verfügbar, sondern wird noch intern entwickelt und getestet. Andere, etwa das in Nordrhein-Westfalen entwickelte NoseRub, sind schon nutzbar. Dutzende weitere Projekte bewegen sich zwischen Konzeptphase und erster Umsetzung. Eines der am wenigsten weit gediehenen bekam in den vergangenen Wochen die meiste Aufmerksamkeit: Diaspora. Diaspora ist bisher nicht mehr als eine Idee von 4 New Yorker Studenten. Für ihre Idee konnten sie aber schon viele Geldgeber über das Internet gewinnen. Bei rund $200.000 stoppte die Spendenuhr am Mittwoch, als das Einsammeln von Startkapital für das Projekt planmäßig endete. Es scheinen große Hoffnungen daran zu hängen. Christian Scholz aus Aachen, der sich in der Data Portability Group für die Rechte von Nutzern an ihren Daten einsetzt, bleibt aber skeptisch, ob dezentrale soziale Netzwerke die beste Lösung sind. Da wissen wir natürlich auch nicht, ob die Privatsphäre dann wirklich besser geschützt ist. Man hat vielleicht auch ein Usability-Problem. Das hat ja Facebook jetzt auch schon mit den ganzen Personalisierungsfeatures. Und wir haben vielleicht auch ein Standardisierungsproblem. Wenn wir jetzt schon 3 Systeme haben, die irgendwas machen, dann machen die alle irgendwas anders. Und wenn jetzt das alles nicht kompatibel ist, dann hat es natürlich auch schwer, dass sich das durchsetzen wird. Die dezentralisierte und datenschutztechnisch sicherere Facebook-Konkurrenz steht also noch in den Startlöchern und hat noch viele Probleme zu lösen. Dennoch nimmt man bei Facebook die Situation offenbar ernst. Beispielsweise wurden die Datenschutzeinstellungen vereinfacht. Christian Scholz: Wie man sieht, reagiert man ja, vielleicht auch ein bisschen panisch, so schnell wie das jetzt ging. Also scheint es sie doch zu kratzen. Also wenn das natürlich weiter in den Medien bleibt, dann verliert man natürlich dann doch Nutzer auf Dauer. Man hat natürlich auch so ein Dilemma so ein bisschen, weil man einerseits natürlich die Werbeindustrie zufriedenstellen muss, denn irgendwo muss ja auch das Geld herkommen. Also deswegen kann man sich eigentlich auch nicht beschweren, dass sie es an die Werbeindustrie weitergeben, weil anscheinend wollen wir ja auch nicht dafür bezahlen, für den Service, den sie da leisten. Und da muss man natürlich so einen Balanceakt finden, inwieweit man mehr Wachstum haben will und auch mehr Werbeeinnahmen und andererseits natürlich, inwieweit man die User da nicht verschrecken will. Safebook-Entwickler Thorsten Strufe hat selbst ein Facebook-Profil. Er glaubt auch nicht, dass Facebook dem Untergang geweiht ist. Dennoch könnten alternative Netzwerke Druck auf Facebook ausüben, der Facebook zu Veränderungen zwingt. Im Prinzip geht es uns ja auch jetzt nicht darum, ein System als Konkurrenz für Facebook zu entwickeln und dann die 400 Millionen User von Facebook zu übernehmen, sondern uns geht es eigentlich eher darum, dass man zeigt, dass es auch anders geht und gegebenenfalls für die Leute, denen es wichtig ist, dass ihre Daten besser geschützt sind, eine Möglichkeit anbietet, ähnliche Dienste zu benutzen, aber halt die in einer sichereren Art und Weise.